Den Sunday Service in Hamburg zu empfangen beim FSK, beim freien Sender. Kombiniert auch zu hören als Austauschsendung bei Radio Korax in Halle, Radio T in Chemnitz und Radio Störfunk in Schwäbisch Hall. Auch da gibt es den Sunday Service. Ja, und hier geht's weiter, wie gewohnt, natürlich in der zweiten Stunde mit den Konzerttipps. Sie hörten gerade eben schon Steve Gunn, ein Musiker, vor allem ein Gitarrist und Songschreiber aus Pennsylvania kommt er, wohnt aber in Brooklyn, New York und ist live unterwegs, spielt am Mittwoch, den 1.7. im Aalhaus. Eben gerade hörten wir seinen Song Streetkeeper vom Album Time Off und wenn er nicht gerade so unterwegs ist, Steve Gunn, dann spielt er bei Kurt Weill and the Violators. Tolle Band, kennt ihr hoffentlich alle und da ist er auch natürlich ein ganz, ganz toller Musiker und wie gesagt, jetzt solo unterwegs, tritt auf am Mittwoch im Aalhaus, noch ein Song von einer anderen Platte, Way Out Weather heißt die und sein Song gleich betitelt hier nochmal Steve Gunn für euch.

Amateur Rappers, das gerade eben waren The Burning Hell. Die sollen live nicht nur sehr lustig, sondern auch sehr, sehr gut sein. Ihr könnt das austesten. The Burning Hell am Donnerstag, den 2.7. live in der Astra-Stube. Am gleichen Tag spielen Landshapes im Molotow. Die Band hat gerade mit Heyoon ihr zweites Album veröffentlicht. Sehr instrumental, sehr postrockig gehalten, obwohl auch hier und da mal Stimmen zu hören sind. Landshapes hören wir hier mit ihrem Song Adler. Landshapes und das mit dem Postrock nehme ich zurück. Ich habe da irgendwie dann doch eine andere Platte im Kopf gehabt, musikalisch. Aber ja, das ist ja auch nicht so wild. Ihr habt gerade gehört, worum es geht. Ada hörten wir, der Song von Landshapes von ihrem neuesten Album Heyoon. Und das könnt ihr live erleben am 2.7. am Donnerstag im Molotow. Am gleichen Tag gibt es ein Doppelkonzert im Zirkuszelt. Wallace Bird tritt dort auf, die Sängerin aus Irland kommt sie, hören wir hier mit Heartbeat City. In the middle of a big city, and I think you're down, down the road we go, say it. Down the road, Jesse, go, say it. Down, down the road we go, say it. Down the road, Jesse, go, say it. Down, down the road we go, say it. Down the road, ain't no complaining. Down, down the road. Jesse go sailing down the road, where we go sailing down the road. Jesse go sailing down, down the road. Das war Wallace Bird, die könnt ihr live erleben am Donnerstag im Zirkuszelt zusammen mit Echo Me aus Dänemark, die hier kommen mit The Only One. Das waren Echo Me, die spielen zusammen mit Wallace Bird im Zirkuszelt und zwar am Donnerstag, den 2.7. Da kommen wir am Freitag, den 3.7. zum Konzerttipp der Woche. Und zwar Julie Doran spielt in der Hasenschaukel, große Singer-Songwriterin aus Kanada. Ich habe einige Platten eingesteckt und wird so nach und nach ein paar Songs spielen. Hier etwas ganz Altes, als sie noch Broken Girl nannte, als damals mit ersten Solo-Erfahrungen. Hier kommt Julie Doran mit ihrem Song Dance Music. Dance Music, das war Julie Doran. Der Song stammt so aus den Mitte der 90er, schätze ich mal. Ganz, ganz früh hat Julie Doran Bass gespielt bei Eric's Trip, einer Band, die so einen Sound aus Lo-Fi, Pop, ein bisschen Grunge irgendwie auch dabei hatten. Ganz, ganz tolle Band, die sie leider viel zu früh aufgelöst haben. Dann hat Julie Doran angefangen, selbst Musik zu machen als Broken Girl und dann unter eigenen Namen hat auch mal eine Platte rausgebracht mit den Wooden Stars. Das war damals ein ziemlich bahnbrechendes Werk, welches auch den Juno Award gewonnen hat. Ganz wichtiger Preis, Musikpreis in Kanada. Und er sieht inzwischen etliche Alben rausgebracht. Hier ein weiterer Song aus ihrem 2002er Werk Heart and Crime, Julie Doran mit Sending the Photographs. Kiss you goodbye for the last time, and I can't wait to see them. I'll send you the photographs so you can imagine it. Now I'm pushing my way home. best thing to happen to me. And I'm the best thing for him. Now smashing all the beer bottles up, 'cause I can't stand the smell no more. And it must be some kind of joke, but I just can't drink no more. 'Cause he's the best thing to happen to me. Das war Julie Doran. Ganz ruhig und ganz dezent hier zu hören mit Sending the Photographs. Die Sängerin aus Kanada hat das letzte Zeit eher ruhig angehen lassen. Letzte Album erschien 2012. Klar, sie hat auch drei Kinder und Familie. Und eigentlich macht sie auch eher Fotografie. Und das Musizieren ist inzwischen schon eigentlich so mehr so zum Hobby geworden. Von daher ist es schön, dass sie nach Hamburg kommt und auftreten wird am Freitag, den 3.7. in der Hasenschaukel. Das Ganze ist hier beim Sunday Service Konzerttipp der Woche. Auch genau die richtige Location für so eine Künstlerin. Hier nochmal ein Song von ihrer I Woke Myself Up Album, auch schon ein Tick älter, Your Kids. Hier kommt Julie Doran. Well, your kids love you more than you know. Well, you know. Well, you treat them any old way, and they love you just the same. So hold on, hold on. Hold on. So my mother told me to put on your boots and go out in the backyard. sie kann es also auch einen Tick lauter. Julie Doran war das mit Your Kids. Ihr könnt die Dame, die Songschreiberin, live erleben. Am Freitag, den 3.7. spielt sie in der Hasenschaukel. Am gleichen Tag noch ein Tipp, ein Konzert im Zirkuszelt. Dort treten auf Still in Search, eine Band aus Hamburg, die am gleichen Tag auch ihre EP veröffentlichen mit dem Titel Star. Die treten nicht nur als Band auf, sondern haben auch noch Tänzer und Artisten mit dabei auf der Bühne. Ist ja auch ein Zirkuszelt, klar. Und ja, die geben, haben Nummern einstudiert zu den Liedern und werden auch so ein bisschen für das Drumherum sorgen mit Lichtshow und so weiter und so fort. Hier kommt Still in Search mit ihrem Song, der da heißt Human in Bear. Bear hörten wir von Still in Search. Die Band gibt es live am Freitag, den 3.7. im Zirkuszelt mit Artisten und Tänzern dabei auf der Bühne. gleichen Ort. Einen Tag später, am Samstag, den 4.7., gibt es eine Labelnacht im Zirkuszelt vom Hamburger Label Brilliant Sounds oder Brilliant Alternatives. Je nachdem, ja, ich glaube, Brilliant Sound heißt das Label. Da treten drei Bands aus dem Label Raster auf. Zum einen mal The Age of Sound, dann The Blackberries und aus Hamburg zu Gast sind Mono Club. Die haben gerade eine Platte veröffentlicht mit dem gleichen Titel. Darauf gibt es schönste Garagen-Sound-Musik mit deutschen Texten. Hier kommt Mono Club mit Das Ende beginnt. Das Ende beginnt. Mono Club hörten wir. Tolle Band aus Hamburg, die auftreten wird zusammen mit The Age of Sound und mit The Blackberries. Drei Bands vom Hamburger Label Brilliant Alternatives spielen am Samstag, den 4.7. im Zirkuszelt. So viel zu den Konzerttipps für die kommende Woche. So richtig viel ist nicht los, aber ich schätze mal, zwei, drei gute Sachen sind auf jeden Fall trotzdem dabei. Trotz des tollen Sommers, der jetzt langsam auch in Hamburg Einzug hält. Ja, es geht weiter hier mit Musik mit Champs vom ihrem Album Warmala hören wir Roll Me Out. Feel your veil rolling, protect your diamond skin, but don't you cry, my dear, see a road soon clear. I feel light running through. I share a drink with you. Oh, what a thing to do is roll me out into the blue. Roll me out into the blue. Color me with your sparks, brighten up my dark. Lay me down in fields of gold. Tell me all I need to be told. Take me to and travel through. I share a drink with you. Take me dancing on the moon. Then roll me out into the blue. Roll me out into the blue. See the cold untrue. There's nothing much that I can do but sail out into the blue. Sail out into the blue. Roll me out into the blue. We'll be right back. Das waren The Billboard MCs, eine Band aus Hamburg, die gerade eben mit Blowtown Blues eine Platte rausgebracht haben. Und das Ganze ist ihr Debütalbum. Und mitmischen tun da Leute, die man ansonsten auch unter anderem von der Band Der Fall Böse kennt. Hier kommen Advenger aus Österreich von ihrem aktuellen Album Spot, der Song Oida. Oh yeah. Alter, pass auf, sie haben mich verkauft und sie haben nix gekriegt für mich, außer am Tritt. Wohin, Alter, weißt was? Ich sperr mich da aus und ich hab keinen Schlüssel mit und auch keine Lust, dass ich die dir eintritt. Pass auf, ich kenn mich nimmer aus. Ich find den Eingang nicht, den Eingang ins Haus. Aber wohin bring ich jetzt mich? Oder gibt's irgendwen, der so an wie mich geschenkt haben will? Alter, hoch her, es ist gar nicht schwer. Du brauchst nur Musang und schon bist du kein Pferd. Alter, mit dir ist nicht wie mit mir. Haben die gesagt, die mit mir geredet haben und aber nicht mit dir. Alter, hoch zu, es kommt mir so vor, dass du alles wieder kaufst, genau wie eine Kur. Genau wie eine Kur. Genau wie eine Kur. Bevor ich vergiss, Alter, was ist? Was die Projekte waren, von denen du schon redst seit Jahren. Alter, schau her, täusch ich mich da schwer. Und sind unsere Glaseln da da wirklich schon leer? Alter, pass auf, wann ich das sauf. Sag denen einen schönen Gruß, die ich nimmer sehen muss.